wieder mal schon am Rand, bereit auf eine oder andere Seite zu fallen, falsch auf dem Wort. Verdammte Falle! Schönheit, ohne Gefahr, keine Schönheit, ohne Gefahr, keine Schönheit, ohne Gefahr, ohne Gefahr. Keine Schönheit, ohne Gefahr, ohne Gefahr, ohne Gefahr, und keine Liebe, auch keine Liebe, ohne Gefahr. Und die Fahr, keine Schönheit, keine Schönheit, und die Fahr, keine Schönheit, keine Schönheit, und die Fahr, keine Schönheit, keine Schönheit, und die Fahr, keine Schönheit, keine Schönheit, und die Fahr, keine Schönheit, keine Schönheit, und die Fahr, keine Schönheit. Ohne Gefahr.